Ich bin Kiomas Kasarani und am Telefon ist Herr Nikolaus Götze von GMP Architekten Gerkan, Mark und Partner. Guten Tag. Guten Tag. Herr Götze, vielleicht können Sie uns kurz was von sich erzählen, sich ja vorstellen? Ja, gut. Also mein Name ist Nikolaus Götze. Ich bin seit 20 Jahren hier tätig als Partner von Gerkan, Mark und Partner. Habe mich so in den letzten 10 Jahren sehr um Asien gekümmert, insbesondere China und Vietnam. Habe selber dort mit unseren Partnern ein Büro in Shanghai und Peking, sowie auch in Hanoi und freue mich hier auf das Interview, sodass wir gemeinsam so ein bisschen mehr über China und Vietnam vielleicht erfahren können. Ja, als erste Frage, wie kommt es, dass sich das Büro GMP so stark auf China fokussiert? Das ist keine strategische Entscheidung gewesen, sondern das war eigentlich eine zufällige Entscheidung. Wir haben damals vor 10 Jahren mal an dem Wettbewerb Deutsche Schule Peking teilgenommen. Das war ja ein deutsches Wettbewerbsverfahren, das wir dann gewonnen haben und bekamen dann auch die Chance, diesen Entwurf in Peking zu realisieren. Und irgendwie kam dann mit der Schule Peking, kamen doch dann sehr viele chinesische Bauherren auf uns zu, die dann uns wiederum zu Wettbewerben einluden, wie zum Beispiel die Messe in Nanning oder auch dann Shenzhen die Messe oder auch andere Büros, so dass dann die Aktivität immer weiter zunahm, so dass wir dann irgendwann auch entschieden, Mensch, wir können gar nicht das immer durch unsere Reisetätigkeit schaffen, also haben wir dann sehr schnell auch in Peking ein Büro gegründet, dem folgte dann auch das Shanghaier Büro, so dass sich das eigentlich so langsam weiterentwickelte und ich glaube, einerseits war es die Schule Peking als erster Baustein, aber dann war es auch die Kontinuität und immer wieder dieses Anliegen an Wettbewerben teilzunehmen und teilweise diese auch zu gewinnen. Und so kam das Stück für Stück und nun sind wir seit mehr als 10 Jahren dort und haben den Schritt eigentlich nie bereut. Jetzt, wo Sie seit 10 Jahren schon in China sind, wie ist die Büroentwicklung in China und inwieweit arbeiten Sie mit chinesischen Architekten zusammen? Also erstmal ist es uns ganz wichtig, dass nach wie vor auch viele deutsche Architekten aus unserem Büro von Hamburg, Berlin, also auch Aachen nach China kommen. Das heißt also, wir sind dort ein deutsches Büro, dessen Anteil deutsch-chinesisch sich immer so mischt, ungefähr 1/3 Deutsche, also Langnasen nennt man die auch, und 2/3 sind es dann Chinesen. Also das ist so eigentlich eine ganz gute Mischung, so dass eigentlich auch unsere Handschrift, unsere Lehre, unsere Philosophie dann doch immer beibehalten bleibt und auch den chinesischen Mitarbeitern auf diese Weise transportiert wird und wir dadurch auch unsere Identität behalten. Also wir werden dabei auch bleiben. Es gibt auch immer wieder Interessenten, hier Deutsche aus unseren Büros, die dann gerne nochmal für 1-2 Jahre nach China gehen. So wie das aber auch teilweise sich umdreht und auch viele chinesische Architekten, die in unseren chinesischen Büros gearbeitet haben, nun anfragen, ob sie nicht mal dort nach Deutschland kommen für 1-2 Jahre. Also das ist so ein kultureller Austausch in beider Hinsicht. Und wie ist es im Detail mit Chinesen und in China zu arbeiten? Sind die offen gegenüber deutschen Architekten und deutscher Architektur? Ja, also ich würde das jetzt nicht auf Deutschland begrenzen, sondern die chinesischen Bauherren oder auch Kommunen, Städte haben schon irgendwie verstanden, dass die europäischen Architekten sehr konzeptionell arbeiten. Dass wir also jetzt nicht so wie Friseure gerade immer den geilsten Haarschnitt präsentieren, sondern irgendwie wir als unter Architektur etwas sehr Seriöses verstehen und uns auch nicht nur um das Haus oder die Funktionen, sondern auch um den Städtebau kümmern. Und vielleicht das nochmal auf Deutschland gesehen, die Deutschen doch da immer wieder einen sehr guten Ruf haben, was auch, sag mal, deren Kontinuität, was deren ja auch Verlässlichkeit angeht, so dass Europa, aber insbesondere auch die Deutschen nach wie vor da immer sehr gern gesehen sind. Das kommt dazu noch, dass wir natürlich immer noch dieses Image, zum Glück auch, der Qualität mitbringen. Die sagen natürlich immer, ein deutscher Architekt baut uns nicht nur ein überzeugendes Haus, sondern das überzeugt dann neben der Konzeption auch vom Detail, also von wie die Fassade gefügt ist, wie Materialien eingesetzt werden. All diese Themen sind schon so mit unser Markenzeichen. Wie haben Sie den chinesischen Markt erschlossen bzw. gewonnen? Durch nicht sich anpassen. Also wir arbeiten da ja doch mit einer sehr großen Konkurrenz. Also in China arbeiten alle bekannten Büros der Welt. Ob das jetzt die Amerikaner sind mit SOM, HOK, ob das die Australier sind. Es sind die Japaner dort, es sind natürlich die Europäer da. Es ist schon ein hoher Konkurrenzdruck da und da zu überleben, meine Empfehlung, dass man einfach bei seiner Handschrift treu bleibt und sich nicht anpasst in irgendwelchen Moderichtungen, sondern auch wenn man mal mehrere Niederlagen hinnehmen muss in Wettbewerben, dann dennoch dabei bleibt, sich jetzt nicht irgendwie neuen Moden anzupassen, sondern seine Handschrift zu wahren, diese auch durch Ausstellungen, durch Vorlesungen, durch Publikationen zu erklären und da diesen Weg, den geraden Weg geht. Wie gehen Sie als Architekt in China mit einem neuen Projekt voran? Zum Beispiel verwenden Sie oder interpretieren Sie traditionelle chinesische Architekturmerkmale in Ihre Projekte? Arbeiten Sie auch mit sogenannten Kulturübersetzer zusammen? Ja, das ist auch für uns, China ist für uns ja nicht nur eine Erfahrung in einer Richtung, sondern wir lernen auch von den Chinesen, die ja bei Weitem eine viel ältere Kultur haben als wir. Und wir beschäftigen uns schon mit ihrer Tradition, die ja leider in der Kulturrevolution zum größten Teil vernichtet oder in Vergessenheit geraten ist. Aber zum Beispiel das Thema Feng Shui, also Ausrichtung von Gebäuden, das Thema Himmelsrichtung, in welche Himmelsrichtungen Haupteingänge orientiert werden, wie das Thema Wasser eingesetzt wird, das Thema Landschaft, das Thema auch Materialität, das sind alles Sachen, von denen wir lernen. Und wir lernen zum Beispiel auch von den Vietnamesen sehr viel aus der Landschaftsplanung, sehr viel auch zum Beispiel das Thema des zweiten Blicks. Also zweiter Blick heißt eigentlich die Detailtiefe, dass man ein Gebäude auf einen ersten Blick wahrnimmt und dann auch auf einen zweiten Blick wahrnimmt. Der erste Blick ist die Konzeption, ist die Idee, das Gebäude an sich, und der zweite Blick ist die Fügung, der Detailgrad eines Gebäudes. Also das sind schon Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, und wenn wir das nicht tun würden, glaube ich, würde man auch ein sehr wichtiges Geistesgut einfach negieren. Wir werden niemals chinesisch bauen. Also wir sind als europäische Architekten und verstehen uns auch als diese, und werden jetzt nicht anfangen, den chinesischen Stil wieder zu entdecken. Dafür sind die chinesischen Architekten da. Aber man kann diese Tradition in einer gewissen Abstraktion auch für sich verwenden, im übertragenen Sinne. Jetzt, wo Sie gemeint hatten, dass Sie auch deutsch bauen und europäisch bauen, in China, in der Stadt Lingyang, wird ja eine Riesenstadt geplant. Und gerade in dem Land, wo das kommunistische Regime geführt hatte, triumphiert nun der Idealismus über den Funktionalismus. Der deutsche Architekt hat das gewonnene Land ja schließlich wieder ausgehoben, um da einen Süßwassersee in der Mitte zu schaffen. Und jetzt wollte ich auch bezüglich dieses Projekt Sie fragen, wie die Stadt dort im Moment geplant wird, inwieweit Sie da vorangehen. Auch diese Konzeption entstammt aus einem Wettbewerb. Und Sie erwähnten ja schon, dass das Thema der Stadt ist ein See, der im Durchmesser 2,8 Kilometer groß ist. Und um diesen See entwickelt sich die Stadt radial. Von diesem See gehen auch Flüsse aus, die wiederum die angegliederten Wohnquartiere durchlaufen, so dass wir versuchen, mit dieser Stadt gegenüber dem doch sehr verdichteten chinesischen Städtebau eine Alternative anzubieten, nämlich eine Alternative der durchgrünten Stadt, die wieder zurück zum menschlichen Maßstab kommt. Jeden von uns sind ja die Vorstädte Chinas ein Bild, die doch geprägt sind von Hochhäusern, die alle in eine Himmelsrichtung ausgerichtet sind, wo eigentlich der städtische Raum nur aus Straßen besteht. Und das, was man eigentlich früher, wir sprachen gerade von der Tradition in China. Tradition waren ja zum Beispiel früher die alten Lilongs oder die Hutons. Das sind diese sehr verdichteten zwei- bis dreigeschossigen Stadtstrukturen in Peking und Shanghai. Und wir wollen eigentlich dieses wieder in einer neuen Art und Weise zurückbringen nach China, nämlich den öffentlichen Raum wieder neu definieren. So dass es also neben den Funktionen aus Büro, aus auch kulturellen Nutzungen, aus auch Universitätsschulen und natürlich auch Wohnungsquartieren, auch wieder der städtische Raum zurückkommt, dass Leute wieder auf der Straße sich aufhalten, auf Plätzen aufhalten und damit wieder eine Stadt auch neu beleben. Und das ist natürlich eine sehr europäische städtebauliche Konzeption. Aber wir glauben, dass gerade an dem Punkt es im Zusammenhang mit Wasser sehr gut funktionieren kann. Da war uns natürlich Hamburg auch ein großes Vorbild. Hamburg hat ja die Alster als Zentrum und funktioniert auf diese Weise sehr gut. Ein anderer Hintergedanke des Wassers ist natürlich, dass die Chinesen doch zunehmend immer alles wieder bebauen. Selbst wenn man jetzt in der Mitte einen großen Park angelegt hätte, wäre dieser vielleicht in 20 Jahren wieder zugebaut worden. Und vor Wasser haben sie dann doch einen sehr, sehr großen Respekt. Und wir hoffen, dass auch diese Wassermitte als Freiraum, als Qualitätsraum auch damit erhalten bleibt. Also dieser Städtebau ist im Übrigen auch ein Beitrag zur Expo, die ja das Thema hat Better City, Better Life, die ja dieses Thema auch als Motto für sich beansprucht. Und auf diese Weise hoffen wir, dass 2010, also in anderthalb Jahren, ein Teil dieser Stadt schon dann zu besichtigen ist. Also zurzeit ist schon der See ausgehoben, er ist fertig. Es entstehen auch schon die ersten öffentlichen Gebäude, wie das Maritime Schifffahrtsmuseum ist fertiggestellt. Das Rathaus ist fertiggestellt. Die Maritime Universität ist fertiggestellt. Es entstehen auch jetzt schon die ersten Wohnquartiere. Es entstehen auch Bürohäuser. Also die Stadt wächst und wächst. Bezüglich dem Projekt Lingang und andere Projekte, die Sie haben. Im Mai 2008 gab es einen verheerenden Erdbeben in China. Ja. Das führte dazu, dass viele chinesische Bauten kritisiert wurden, welches von der chinesischen Regierung tabuisiert wurde. Mhm. Inwieweit hatten diese Ereignisse Auswirkungen auf Ihre Projekte? Eigentlich hatten sie keine Auswirkungen. Also Auswirkungen hatten sie erstmal emotional, weil natürlich China selber und natürlich damit auch die Bevölkerung und damit auch indirekt unsere chinesischen Mitarbeiter wahnsinnig betroffen waren. Und wir natürlich erstmal versucht haben, durch Spenden und durch anderes, damit erstmal Schritte einzuleiten, um etwas dazu beizutragen, wie man mit dieser Katastrophe umgeht. Fakt ist natürlich, dass diese Katastrophe dadurch ausgelöst wurde, dass das Erdbeben befand sich ja im Westen von China, wo die Bauqualität immer noch aufgrund der Geldknappheit dort, man sollte wissen, dass der chinesische Speckgürtel, genannt also Peking, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hongkong, sind ja sehr wohlhabende Städte, in denen sicherlich auf europäischem Niveau gebaut wird, währenddessen im Westen die Bauqualität sehr schlecht ist. Und dort wird gefuscht und dort werden auch Häuser gebaut, die einem Erdbeben so nicht standhalten können. So, das heißt, die Katastrophe hat den Westen betroffen und hat ihn genau da getroffen, wo er am ärmsten ist. Und deswegen sind natürlich da auch die Bürohäuser und Schulen etc. wie Kartenhäuser zusammengefallen. Und daraus lernt natürlich die Regierung. Und ich bin mir sicher, dass die Krise, die auch in China, auf die Frage werden wir sicherlich nachher auch nochmal zu sprechen kommen, auch dadurch, also die Finanzkrise, die China in irgendeiner Weise treffen wird, auch dadurch dann wieder aufgefedert wird, indem man Investitionen gen Westen ausrichten wird, staatliche. Und man wird sicherlich dort eine Menge reparieren, abreißen und neu bauen, weil das, was da in den letzten 10, 20 Jahren entstanden ist, wird einem neuem Erdbeben auch nicht standhalten können, sodass man da sicherlich noch was machen muss. Im Übrigen sind die Gebäude, die wir bauen ja unsere meisten Gebäude in den vorgenannten Städten, also an der Küste, die durchgehen schon relativ komplizierten Erdbebentests, also härter als sie in Deutschland sind. Da gibt es also wirklich ganz fast westliche Methoden, wie man dieses simuliert. Und aufgrund dieser Simulierung berechnet man auch die Statik der Gebäude. Das heißt also, die Gebäude an der Küste sind erdbebensicher, aber die im Westen noch nicht. So, und das ist einfach traurig und damit muss man in Zukunft umgehen. Aber ich glaube, dass die Regierung aus diesem Erdbeben gelernt hat. Was an dem Erdbeben eigentlich positiv ist, ist, wie China zum ersten Mal mit solch einer Tragödie auch in den Medien umgegangen ist. Man sollte nicht meinen, dass es das erste Erdbeben ist, sondern diese Erdbeben gab es sehr häufig. Diese wurden aber nur wurden in den Medien nicht dargestellt. Und das ist eigentlich für mich ein erstes Zeichen, dass China sich auch, was die Medien angeht, was die Pressefreiheit in Anführungsstrichen angeht, schon etwas mutiger umgeht als früher. Also man öffnet sich auch Schwächen, man gibt auch Katastrophen zu. Das war noch vor 10 Jahren, als ich in China anfing, überhaupt nicht vorstellbar. Die Erfahrung, die Sie nun als Architekt in China gewonnen haben, haben diese Auswirkungen auf Ihr Entwerfen im deutschen, europäischen Raum? Ja, auf jeden Fall, weil natürlich wir in China, und das ist ja auch der Grund, warum wir dort uns auch weiterhin aufhalten, bauen ja auch viele Bauvorhaben, die man so in Europa erstmal nicht bauen würde, zumindest nicht in der Anzahl. Also zwei unserer spannendsten Projekte sind zwei Opernhäuser, eine in Jindao und eine in Chongqing. Chongqing ist im Übrigen auch im Westen gelegen, eine der größten Städte der Welt mit 30 Millionen Einwohnern. Das sind natürlich Bauaufgaben, die so in Europa selten gebaut werden. Und wenn sie gebaut werden, muss man da wahnsinnigen Wettbewerben sich aussetzen. Man erinnert noch an die Opera de la Bastille in Paris. Da haben, glaube ich, 600 Architekturbüros teilgenommen. Also wir bauen in China Gebäude, die wir so in Europa so schnell nicht bauen werden. Das ist natürlich etwas, was uns wiederum Erfahrung gibt für den Fall, dass es wieder in Amerika oder in Deutschland oder wo auch immer in Zukunft mal wieder diese Bauaufgaben auf uns zukommen. Das heißt also, wir beschäftigen uns mit Bauaufgaben, haben dort auch, bekommen Erfahrung, wissen auch mit den neuen Technologien einer Oper umzugehen. Wir lernen Hochhäuser zu bauen, wir widmen uns zum Beispiel einem ganz großen Thema, nämlich dem Nationalmuseum von China in Peking. Das sind alles Aufgaben, die uns natürlich alleine durch die Aufgabe selber sehr schulen und uns auch wiederum viele Erfahrungen geben. Und der chinesische Bauherr im Dialog ist ein interessanter Bauherr, der einen unheimlich fordert, der irgendwie nie aufhört zu sagen, das reicht mir, sondern er will immer mehr, er will das Beste, möchte schon, dass auch sein Gebäude wirklich ein herausragendes Gebäude innerhalb einer Opernlandschaft darstellt. Und das ist schon eine ganz tolle Chance, die wir sehen und wo wir auch sehr dankbar sind, diese dort zu realisieren. Müssen die chinesischen Bauherren, mit denen Sie zusammenarbeiten, auch teilweise von Ihnen speziell auch noch ausgebildet werden in manchen Fragen? Unsere Architekten, meinen Sie? Nee, die Bauherren in Bauherren China. Die Bauherren selber? Genau. Naja, das ausgebildet, nein. Also die sind doch sehr zielstrebig. Meist, also da mal der klassische chinesische Bauherr, sehr weltoffen. Wenn er sich zum Beispiel, wenn er ein Museum baut, dann kann man davon ausgehen, dass er alle vergleichbaren Museen der Welt sich angeguckt hat und sich auch eine Meinung gebildet hat, was er will und was er nicht will. Das sind schon Profis alles. Das sind jetzt nicht irgendwelche Bürgermeister, die von der Aufgabe keine Ahnung haben, sondern das sind meist doch Architekten, Ingenieure oder jemand, der aus der Branche kommt. Da muss man ganz bestimmt nicht ausbilden. Im Gegenteil, die sind da doch relativ professionell. Aber sie sind auf jeden Fall dialogbereit und ich würde mal sagen, die sind sehr offen. Die wollen schon auch unsere Meinung und beauftragen natürlich deutsche Architekten, weil wir in gewisser Hinsicht dann doch mehr Erfahrung haben. Also gerade was zum Beispiel jetzt, ich sag mal, im Messebau angeht, wenn man große Messehallen baut von 30.000 Quadratmeter, solche großen Räume haben sie bis zuvor nie gemacht und sind sich natürlich auch unsicher über den Brandschutz und was macht man im Feuerfall, was macht man, wie nutzt man diese Hallen. Das Thema Tageslicht, das ist ja in China ein ganz heikles Thema. Der Chinese selber mag eigentlich kein Tageslicht, der lebt lieber in dunklen Räumen, wobei wir ihn dann doch überzeugen, auch durch Beispiele in Deutschland, dass eine tagesbelichtete Messehalle auch viele Vorteile hat. Insbesondere in der Auf- und Abbauphase, wo man natürlich sehr viel Elektrizität auch spart. Und all diese Themen, also er ist professionell, aber er stellt sich einem Dialog, um eben im Dialog das Beste für sein Gebäude herauszufinden. Aber man muss ihn auf keinen Fall ausbilden, dafür sind die zu professionell. Bezüglich dem Brandschutz, was Sie vorhin angesprochen hatten, da würde ich gerne über die Baugesetze mal kurz zu sprechen kommen. Deutschland hat nun mal seine eigenen strikten Baugesetze und China ja wahrscheinlich auch seine. Ich wollte jetzt gerne wissen, inwiefern die sich von unseren unterscheiden und ob es schwierig ist, da entgegenzukommen für Sie als deutscher Architekt. Ja, die Gesetze sind irgendwie vergleichbar. Also man kann jetzt nicht sagen, ähneln sich, aber die chinesischen Baugesetze sind vielleicht noch ein bisschen bürokratischer und sind nicht elastisch. Also sie sind sehr stur und es ist sehr schwer, innerhalb derer wenig Raum sich zu öffnen, um durch vielleicht Kompensationsmaßnahmen andere Gesetze zu umgehen. Aber ich erfahre das dann doch häufig, gerade in Bezug auf Brandschutz, dass dann die Feuerwehr sagt, okay, wie macht ihr es in Deutschland? Und wenn man das über einen Brandschutzgutachter, respektive auch über deutsche Brandschutzgesetze, die sie sich da übersetzen lassen, herleitet, dass unsere Gesetze dann der für den Fall auch ausreichend und sinnvoll sind, dann sind sie auch offen, diese anzuwenden. Gerade was Sondergebäude angeht, also Opern, Ausstellungs-, also Messen, Museen, da sind sie doch sehr offen und wollen da auch lernen. Also ich hatte gerade den Besuch von dem obersten Feuerwehrchef von Shanghai in Berlin und hat sich dort den Lehrter Bahnhof angeguckt. Und weil er einfach merkte, dass seine Baugesetze irgendwie solche großen Gebäude gar nicht mehr bewältigen. Und da merkte ich, wie er sich doch zunehmend diesen Sachen öffnete und das gut fand. Dann hat er sich auch mit Experten zusammengesetzt, hat sich die Bücher schicken lassen und will da doch auch aus den deutschen Baugesetzen lernen. Die nächste Frage. Haben Sie positive und negative Beispiele im Bauen in China zu berichten? Kehren die negativen Beispiele öfter vor? Gut, also über die positiven haben wir ja viel geredet. Also ich finde die Vielfalt der Bauaufgaben ist dort absolut positiv. Ich finde die Schnelligkeit positiv. Es wird dort viel schneller geplant und gebaut als in Deutschland. Also fast doppelt so schnell. Das heißt, die Gebäude sind intensiver, der Planungsprozess ist intensiver. Man hat schneller auch irgendwie ein Erfolgserlebnis. Man muss nicht 13 Jahre warten, bis ein leerer Bahnhof steht, sondern solch ein Bahnhof würde in China in 6-7 Jahren geplant und gebaut sein. Das ist einfach für einen Architekten, finde ich, trotz aller Kritik der Schnelllebigkeit gegenüber, aber das ist schon, finde ich, macht irgendwie Spaß, wie schnell Ideen verwirklicht werden. Der Nachteil ist schon, dass man aufpassen muss, für wen man baut. Es ist natürlich so, dass natürlich dort auch ein gewisser harter Kapitalismus vorherrscht. Die Immobilienbranche ist dort auch sehr heiß. Und es gibt natürlich Bauherren, die ein renommiertes Architekturbüro und den Namen auch benutzen, um möglicherweise Gebäude zu bauen, die den Maßstab sprengen, sage ich mal zum Beispiel. Also einfach sagen, wir haben da ein Grundstück, mit dem chinesischen Architekturbüro dürften wir da nur ein kleines Haus hinbauen und nehmen einfach jetzt mal ein bekanntes Büro, die schaffen das sicherlich irgendwie das Zehnfache dorthin zu setzen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man diesen Bauherren nicht zum Opfer fällt oder möglicherweise die auch schon vorher aussondiert und das einfach lässt, weil die im Prinzip wirklich nicht an Architektur interessiert sind, sondern sie sind am Namen interessiert, um mit diesem ihr Bauvolumen einfach in einer monströsen Weise zu vergrößern. Also das ist für mich das eine, wo wir schlechte Erfahrungen haben. Man muss mit dem Copyright aufpassen. Es gibt genauso auch wiederum Entwickler, die versuchen, nach einem Wettbewerb deinen Entwurf ohne deine Anwesenheit als deutschen Architekten zu realisieren. Und das Gebäude sieht natürlich dann bei weitem nicht mehr so aus wie geplant. Also das Thema Urheberrecht ist in China noch nicht ganz so geschützt, wie es in Deutschland der Fall ist. Und das dritte ist natürlich die Qualität. Also wie gesagt, Küstenregion ist die Qualität sicherlich vergleichbar mit Deutschland, aber gen Westen fällt sie rapide ab und wir müssen schon häufig feststellen, dass Gebäude, so wie es geplant war, nicht realisiert werden konnte und man schon in der Ausführung doch große, große Kompromisse machen muss, was eben in der Konsequenz dazu führt, dass man einfacher planen muss. Man kann also im Westen nicht ein Hightech-Gebäude bauen, das ist also unmöglich, sondern da muss man vielleicht schon von der Konzeption reagieren, indem man einfache Gebäude plant oder das ist einfach ein bisschen reduziert und versucht einfach mit weniger, das aber dann mit einer höheren Qualität realisiert wird, mehr zu erreichen, als wenn man ein sehr kompliziertes, technisch sehr aufwendiges Gebäude, zum Beispiel Kabelfassade oder sowas noch anwendet, diese aber dann nicht so in der Art und Weise realisiert wird. Also die drei Punkte nochmal zusammengefasst ist einfach Bauherren vorher sondieren, dass man dort nicht ausgenutzt wird, aufpassen, dass man sein Copyright nicht verliert und das dritte ist einfach die Qualität. Das sind so Punkte, die uns schon zu schaffen machen und wo wir auch immer wieder von vorne gefordert sind. Was empfehlen Sie jungen Architekten und Architekturstudenten in Bezug auf China? Sollten die sich da auch auf China fokussieren? Hat das so einen großen Zukunftsmarkt? Also ich würde auf jeden Fall jeden raten, diesen Markt in irgendeiner Weise mitzuerleben, weil Krise hin und her, China wird mit seinen 1,3 Milliarden Menschen eine neue Weltmacht darstellen, die aber sich einem Ausland immer öffnen wird. Sie wird nie so einen Closed Shop machen und wird immer sich Ausländern gegenüber öffnen. Zurzeit sind natürlich viele westliche Büros, wie auch wir in China, die natürlich auch Deutsche dort einstellen. Aber es wird sicherlich in Zukunft auch so sein, dass sich auch renommierte chinesische Büros, die ja zunehmend wachsen, es gibt mittlerweile fantastische chinesische Büros, auch gerne deutsche Architekten einstellen, um von denen zu profitieren, zu lernen. Und die deutsche Ausbildung an deutschen Universitäten ist ja sehr bekannt. Das war ja auch der Grund, warum viele deutsche Architekten auch in Spanien früher gearbeitet haben, weil man wusste, dass die Ausbildung eigentlich sehr gut ist. Und das hat sich bis nach China rumgesprochen und ich bin mir sicher, dass es dort in Zukunft viel zu tun gibt. Dann muss man für sich entscheiden. Mein Ratschlag ist ja immer, dass man seine Wurzeln zu Deutschland damit nicht aufgibt. Aber mal 1-2 Jahre dort arbeiten ist sicherlich nicht nur, was die fachliche Seite angeht, ein spannendes Erlebnis, sondern einfach auch mal 2 Jahre so in diesem Land zu leben, ist auch kulturell ein tolles Kapitel in seinem Leben und man kann dort viel mitnehmen. Die Menschen sind sehr interessante, gerade in dem kulturellen Kreis sehr interessante Leute da. Gerade so auch was die Kunst-Musikszene angeht, da kann man schon viel für sich mitnehmen. Und dann muss man in 2 Jahren entscheiden. Dann würde ich versuchen, erstmal wieder in ein deutsches Büro zu gehen in Deutschland und dann hat man ja beides erlebt und wird dann seinen Weg finden. China wird sicherlich in den nächsten 10 Jahren eine Alternative sein zu Deutschland für viele Architekten. Und wenn man überlegt, was hier in den nächsten 5 Jahren passieren wird, ich glaube, dass die Bauaktivität rapide abnimmt in Deutschland. Vielleicht gibt es gar nicht so viel Auswahl, als nach China zu gehen. Nun zu der letzten Frage an Sie, und zwar, wie empfinden Sie die Architekturvermittlung in den Medien? Ja, natürlich zu wenig. Ich finde, da könnte doch viel mehr passieren. Also ich glaube, erstens wird in den Medien und deutschen Baufachzeitschriften, werden die chinesischen oder asiatischen Projekte haben komischerweise nicht die Würdigung. Wir merken das selber, wenn wir unsere Projekte veröffentlichen wollen, dass gegenüber den asiatischen Ländern immer noch ein Vorbehalt ist. Das heißt also, es wird lieber ein Schulgebäude in Potsdam veröffentlicht als ein Theater in Chongqing. Warum das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass einfach der Leserkreis, ich rede erstmal über die Fachzeitschriften, wahrscheinlich sich doch mehr identifiziert mit dem, was in Deutschland passiert und wollen irgendwie auch innerhalb dieser sehen, was möglich ist und öffnen sich nicht der Aktivität in Asien. Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Nicht-Fachzeitschriften. Dort wird das Thema Architektur mal andiskutiert, wie jetzt die Schlossdebatte in Berlin. Aber die ist ja auch schon wieder erloschen nach 2-3 Tagen. Und aus meiner Sicht ist das einfach noch zu wenig. Und ich kenne auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt Architekten sind, die einfach viel mehr Fragen haben und die sehen sie nicht so beantwortet in den Medien. Also da ist ein unheimliches Potenzial, finde ich. Und wenn man mal so sieht, was gerade alles in Asien passiert, auch an kleinen, feinen Projekten, an kleinen Hotels, an Restaurants, auch an Interior-Sachen, also innenarchitektonischen Sachen, das ist schon phänomenal. Da herrscht irgendwie noch mehr Mut, da ist noch mehr Goldgräberstimmung und das finde ich schon teilweise unglaublich interessant, was es da gibt. Ich bin immer wieder überrascht. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch mit Ihnen. Mhm.